Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Elite. Viel Spaß, hier ist die Elite. Einen schönen guten Tag, willkommen zu einer neuen Ausgabe von die Elite, das Laberziehen mit mir, dem Außerjury und an meiner Seite das Zahlenende. Glück auf. Glück auf, herzlich willkommen in unserem hübschen kleinen Podcast. Siehst du, ich kann einfach ganz einfach und schnell anmoderieren. Es geht, gelingt manchmal doch. Genau, und jetzt nicht ablenken, sondern direkt ins Thema rein. Achso, wir wollen direkt rein. Okay, machen wir einfach eine kurze, knackige Folge heute. Es gibt ja diese wunderbaren Internetphänomene, in die man Sachen eingeben kann und dann helfen die einem beim Spiele vorbereiten. Und dieses wunderbare System haben wir tatsächlich mal genutzt und haben hier ein kleines Spiel erfunden. Der Gedanke geht natürlich zurück, witzigerweise, auf eine Kollegin, die mir das mal erzählt hat, dass sie das zwar nicht als Spiel, aber als lustigen Zeitvertreib gemacht haben. Also sprich, Dinge erklären lassen im Stile von einem berühmten Autor. Ich habe 5 vorbereitet. Wenn wir merken, dass es zwischenzeitlich doch viel zu schnell ist, dann schiebe ich noch 2 nach. Das System ist scharf geschaltet und vorbereitet. Aber wir beginnen jetzt einfach mal. Bist du bereit? Ich bin bereit. Bist du bereit? Sind wir bereit? Ja, natürlich. Natürlich. Gut. Moment, ich muss den letzten Begriff nochmal. Okay, also wir beginnen mit ein technisches Gerät, dessen Funktion in der Umwandlung von Schallwellen in elektrische Signale besteht, tritt im Kontext der Kulturindustrie nicht als neutrales Werkzeug, sondern als verdinglichte Instanz der Reproduktion auf. Hast du schon eine Idee, wer das sein könnte? Das ist Adorno, Kulturindustrie. Und um welchen Begriff handelt es sich? Es werden irgendwelche Wellen, da war ich nicht so ganz aufmerksam. Es wird irgendwas. Okay, ich mach mal weiter. Ja. Es ist das unsichtbare Glied in einer Kette der medialen Vermittlung, das nicht bloß überträgt, sondern durch seine bloße Existenz bereits formt. Es homogenisiert, glättet, diszipliniert die Stimme im Dienste der verwalteten Welt. Das Mikrofon, oder? Was gesprochen wird, wird nicht nur aufgezeichnet, sondern bereits durch das technische Dispositiv normiert. Das Gerät verlangt Klarheit, Lautstärke, Nähe. Es schreibt der Subjektivität ein Format ein. So wird es zum Instrument der Anpassung zur stillen Gewalt in der Ästhetik des Gegebenen. Ja, das ist Theodor W. Adorno. Und das gesuchte Wort ist Mikrofon. Ja, ich habe noch weitere Dinge. Manchmal hat er den Begriff mit reingenommen, den muss ich dann halt irgendwie umgehen. Ja. Und dementsprechend würde ich jetzt weitermachen. Bitte gern. Ein XYZ ist als eine Erscheinung im empirischen Sinne zu fassen, deren Möglichkeit a priori in der Vernunft des Subjekt gegründet, das sich als autonomer Urheber von Gedanken äußert. Mhm. Wissen wir schon, wer es ist? Kann. Okay, aber worum handelt es sich? Es handelt sich dabei um eine öffentliche Darlegung subjektiver Urteile, welche dem Prinzip der Aufklärung folgend dem kategorischen Imperativ unterliegen sollten. Dass der Schreibende nur solches publiziere, von dem er wollen kann, dass es allgemeines Gesetz werde. In transzendentaler Hinsicht ist jedes Phänomen Ausdruck der Vernunft, des Vernunftgebrauchs in der Sphäre des Digitalen, insofern es dem Menschen erlaubt, sich aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit zu befreien, jedoch nur dann, wenn er sich des eigenen Verstandes ohne Leitung eines anderen bedient. Was erklärt denn Immanuel Kant hier? es ist ziemlich geschwurbelt und es tut Kant ein bisschen unrecht. So unpräzise war er nicht. Es ist irgendwas Geschriebenes, es ist irgendeine Art von Text, aber. Was für einer, da bin ich noch nicht. Naja, sag mir, an welcher Stelle ich ihn noch mal zum Besten geben soll. Also hinten raus ist es tatsächlich sehr geschwurbelt. Ja, fang bitte noch mal vorne an. Ein XYZ, ja, ist als eine Erscheinung im empirischen Sinne zu fassen, deren Möglichkeit a priori in der Vernunft des Subjekts begründet, das sich als autonomer Urheber von Gedanken äußert. Es handelt sich dabei um eine öffentliche Darlegung subjektiver Urteile, welchen dem Prinzip der Aufklärung folgend dem kategorischen Imperativ unterliegen sollten. Meinungsstück. Eine Kolumne. Na, nicht ganz. Eine Glosse. Nee, es ist auch nicht. Es ist noch banaler. Ein Artikel. Eine Anreihung, eine Aneinanderreihung von Artikeln in besonderem Sinne. Ein Blog. Genau. Immanuel Kant erklärt das Blog. Schön. Schön, okay. Sehr schön. Möchtest du noch einen zum Besten? Ich habe noch drei. Du hast noch drei. Ja. Ein kohlensäurehaltiges Süßgetränk, das in seiner preiswerten Form in den Regalen großflächiger Versorgungseinrichtungen erscheint, fungiert als Indikator für die strukturelle Kolonialisierung der Lebenswelt durch ökonomische Imperative. Der niedrige Preis ist weniger Resultat dialogischer Aushandlung, denn Ausdruck eines strategischen Handelns im Rahmen einer systemgesteuerten Konsumlogik, in der Gebrauchswert durch Tauschwert ersetzt wird. Geschmack, Symbolik und soziale Bedeutung werden so standardisiert, dass individuelle Präferenzen zunehmend normativ überformt erscheinen. Das ist definitiv jemand in der marxistischen Tradition. Das ist aber nicht Marx selber vom Ton her. Das sind nicht so die Worte, die er so üblicherweise gebraucht. Aber es geht schon um Cola, oder? Ja, aber um eine spezielle Cola. Um die billige Cola aus dem Supermarkt, River Cola. Genau. Naja, um die billige Cola, genau. Discounter-Cola. Ja. Also es geht nicht um Coca-Cola oder Pepsi. Ja, genau. Oder Afri, oder? Ja, und es ist irgendjemand aus der Frankfurter Schule wahrscheinlich, oder? Versuch's doch mal, wer könnte es denn sein? Für Habermas war das zu hardcore Marx und zu viel Wirtschaft eigentlich. Also der geschmeidiger. Honneth macht mehr mit Hegel rum. Horkheimer. Nein, das war tatsächlich Habermas. Ah, früher Habermas. Ja, ja. Ja, das war Habermas zum Thema erkläre Discounter-Cola. Ja, kein Podcast ohne Discounter-Cola bei uns in den ersten paar Jahren. Schon mal darauf hindeutend. Es kommt ein Jubiläum wieder mal. Okay. Wer ist folgender Autor? Ich trage jetzt nur mal einen Satz vor. Ein akustisch vermitteltes Kommunikationsformat, das sich durch seine episodische Struktur und thematische Diversifikation auszeichnet, ist als ein selbstreferenzielles System innerhalb des gesellschaftlichen Funktionssystems Funktionsmassenmedien zu beschreiben. Ja klar, natürlich. Es operiert durch Selektion von Themen und Personen, wobei es Anschlussfähigkeit durch Wiederkehr erkennbare Codes, zum Beispiel Gespräch, Interview, Monolog, herstellt. Seine autopoetische Reproduktion erfolgt durch kontinuierliche Produktion von Inhalten, die nicht Wahrheit, sondern Anschlusskommunikation intendieren. In diesem Sinne ist das Format nicht etwa ein Medium der Authentizität, sondern ein Mechanismus zur Reproduktion von Komplexität durch temporäre Sinnangebote in der Kontingenz gesellschaftlicher Kommunikation. Mhm. Was ist das Schlimme ist? Ich habe alles verstanden, was da steht, und ich hätte es wahrscheinlich, wenn Luhmann es, wenn ich Luhmann gelesen hätte, es genau so erwartet. Schön. Okay. Stell dir vor, jemand steht mitten auf der Tanzfläche, greift zum Mikrofon und statt Stimmung zu machen, erzählt er minutenlang davon, wie geil er selbst ist und klatscht sich dabei noch selbst Applaus. Jeder Satz dreht sich im Kreis wie ein Ballermann-Hit auf Dauerschleife, nur ohne Refrain, ohne Pointe, aber mit ganz viel "Ich sag das jetzt, weil ich sagen kann". Keiner tanzt, keiner lacht, aber der Typ grinst, als wäre er der König von Mallorca. Und das Schlimmste, er merkt nicht mal, dass das Publikum längst zur Bar gegangen ist. Hauptsache laut, Hauptsache er redet. Ob's jemand hören will, voll egal, Baby. Jeder AfD-Politiker am Rednerpult des Deutschen Bundestags. Und erklärt welchen Begriff? Also nein, das ist der Begriff, der erklärt wird. AfD-Politiker am Rednerpult des Deutschen Bundestags. Okay, von wem? Thorsten Sträter. Nein. Dafür waren zu wenig Sträter-Anspielungen drin. Ja, und zu viele andere Anspielungen. Hab ja nicht gesagt, dass ChatGPT gut ist. Also ich könnte mir vorstellen, dass es um, wie heißt denn das? Poetry Slam geht. Nein, also manche würden das Poetry Slam zu werfen, Mic. Aber es ist es nicht. Also es ist nicht Poetry Slam. Open Mic. Aber manche würden Poetry Slam diese Angewohnheit unterstellen. Nein, es ist ja auch kein Open Mic. Okay. Also es geht darum, dass jemand auf die Bühne geht und selbstgerecht auf sich selber ejakuliert. Drei Königstreffen der FDP. Was tut die Person? Auf sich selbst abdickst. Ja, in etwa. Ich habe noch eine zweite Variante davon. XYZ. Meine Damen und Herren, das ist wie eine Party, auf der jeder nur über sich selbst quatscht und keiner merkt, dass es keinen interessiert. Da wird palabert, gewendet, gedreht, bis du denkst, ey, red doch mal über was Richtiges. LinkedIn. Das ist wie ein Lied, das nur ein Refrain kennt und der Refrain bist du. Jedes Argument ein Bumerang, kommt zurück. Trifft dich voll in der Birne, aber du klatscht trotzdem. Hauptsache laut, Hauptsache du, Inhalt egal, Hauptsache ich, ole ole. So sieht's aus. Prost. Das ist noch mehr. Es ist ein großer Philosoph unserer Zeit und LinkedIn. Immer noch. Also. Ja, LinkedIn trifft es auch. Was könnte denn der Begriff wirklich sein? Ich bin tatsächlich, also das, ich bin echt aufgeschmissen. Ich habe absolut gar keine Ahnung. Wer ist denn der Autor? Das weiß ich auch nicht. Also, der Begriff ist tatsächlich nicht LinkedIn, aber selbstreferenzieller Scheißdreck. Ja gut, das ist, sind das nicht Synonyme? So, und da sind jetzt so viele Anspielungen drin, dass man eigentlich den Autor anhand der Anspielungen ablesen müsste. Also, keiner tanzt, keiner lacht, aber der Typ grinst, als wäre er der König von Mallorca. Wie ein Ballermann-Hit auf Dauerschleife. Ich weiß, wer der König von Mallorca ist, aber... Ja, der ist nicht gemeint, aber es ist ein... Philosoph unserer Zeit. Für Mario Barth zu wenig kennst du drin und für den ist das auch zu intellektuell. Genau. Ja, es ist auch eher ein Partymensch, weniger ein Bartmensch. Ich habe keine Ahnung. Also es ist der große Philosoph Mickey Krause. Ah. Aber der ist doch der König von Mallorca. Nein, Mickey Krause ist doch nicht der König von Mallorca. Das ist seitdem Jürgen Drews in Rente ist, ist Mickey Krause der König von Mallorca. Aha. Da gibt's okay. Ja gar keinen Zweifel dran. Aber ich fand den im Kontrast zu den anderen tatsächlich etwas schwerer. Naja, also so Leute wie Luhmann und Adorno, das ist halt kulturell kanonisiert, das funktioniert über, da brauchst du so ein Stichwort, so Kulturindustrie. Das Wort benutzt niemand mehr, ohne damit auf Adorno zu referenzieren. Ja, ja, klar. Ich wollte nur drauf raus, das Schöne daran ist halt tatsächlich, du hast so ein paar Klassiker, die halt drin sind, a priori, Vernunft und Co., sofort Kant. Also ich meine, klar, wir können jetzt hier nicht Günther Beck oder was weiß ich was abfragen oder, keine Ahnung, wie heißt der Mensch mit den vier Ohren? Lars Klingbeil. Nein, nein, es gibt doch diesen Kommunikationstheoretiker mit den Friedemann Schulz von vier Thun. Ohren. Ja, genau. Auf Friedemann Schulz von Thun können wir jetzt hier auch nicht gehen tun. Ja. Können wir nicht. Wird schwierig. Okay, ja, ich hatte noch andere Sachen, aber ja. Ja. Ja, also ich glaube, das kann man so als Folge kurz vorm Jubiläum mal stehen lassen. Da ist uns jetzt, glaube ich, niemand fies, wenn wir mal hier nur mit 15 Minuten oder so Content abgespeist wird. Weil es kommt ja demnächst ein großes Jubiläum, die 500. Und ja, dafür sparen wir uns jetzt einfach mal die Energie. In diesem Sinne, tschüssing! Macht Idiot!